Kapitel 16 Galactica 2 Anderthalb Monate nach der Nacht im Park waren vergangen. Der Herbst zeigte seine Gewalt und hatte die Bäume bunt gefärbt. Die Luft war frisch und erleichterte Don den Abschied vom Sommer. Für gewöhnlich mochte er die Wechsel der Jahreszeiten, das erste Frühlingserwachen, die ersten Sommerabende im Park, die sentimentale Herbstluft und den ersten Schnee. Diesmal war es anders. Der Abschied von Kalle lag in der Luft. Don hatte den Tag in der Stadt verbracht und flanierende Passanten um Geld angeschnurrt, um eine Flasche Whisky für Kalle zu kaufen. Kalle lag im Krankenhaus. Und Don hatte sich vorgenommen, ihn mit einer Praline und einer Flasche Whisky zu erheitern, doch leider hatte er den Preis unterschätzt. »Entschuldigung, haben Sie mal einen Euro? Mein Freund liegt sterbenskrank auf der Intensivstation und ich möchte ihm gerne ein letztes Geschenk machen«, hätte Don gerne dem Passanten erzählt, aber er wusste, dass es wie die billige Masche eines abgewrackten Punkers klang. Er fragte einfach nach einem Euro und scherte sich nicht darum, was über ihn gedacht wurde. Als er das Geld beisammen hatte, kaufte er eine Flasche Loch Lomond und machte sich auf den Weg ins Krankenhaus. Er ging zu Fuß und hielt die in einer Metallbox verpackte Flasche wie eine Trophäe. Im Krankenhaus fragte er den Pförtner nach Kalles Zimmer. »Ich möchte gerne zu Kalle. Ich meine Carsten Funke.« Intensivstation, Gebäude 5, Zimmer 23. Don lief durch die langen kalten Flure vorbei an Kunstdrucken, Krankenschwestern und Grünpflanzen. Die Whiskyflasche hatte er in seinem Rucksack verstaut. Der Boden war kalt. »Ein Gebäude ohne Jahreszeiten«, dachte Don. Immer kalt, immer steril. Endlich fand er Kalles Zimmer. Kalle lag unter weißer Bettwäsche. Ein Fernseher lief ohne Ton. Kalles schwarz gefärbte Haare waren ihm vor der Gehirnoperation abrasiert worden und sein Gesicht war zum einen von der Krankheit, zum anderen vom Morphium gezeichnet. Und das alles umsonst. Er war operiert worden, nur um festzustellen, dass der Tumor nicht zu entfernen war. Don erinnerte sich an eine Fernsehdokumentation über die Aborigines, die ihre Geschichten nachts mit Didgeridoo-Untermalung am Lagerfeuer erzählen, um sie anschließend Wort für Wort ihren Nachkommen überliefern zu können. Genauso prägten sich Kalles letzten Worte in sein Gedächtnis. »Kalle?«, fragte Don. »War er noch wach? Konnte er noch sprechen?« Wenn Kalle nur einen zu tiefen Zug von einer Wasserpfeife gezogen hätte, wäre diesen Fragen ihr existenzieller Charakter entzogen worden. »War er schon bei Dragon oder Galactica?« »Don«, murmelte Kalle. Don wusste nicht, was er sagen sollte. So oft hatte er mit Kalle geredet, geklatscht und getratscht, so oft hatte er Sterbende im Fernsehen gesehen, und nun lag Kalle vor ihm, und sein Mund wurde trocken wie nach dem Rauchen eines Joints. Kalle drückte mühsam auf einen Knopf und das Kopfende seines Bettes fuhr nach oben. Er gab Don die Hand, blickte ihn mit milchigen Augen an und sprach mühsam. »Immerhin bekomme ich hier gute Drogen.« Er machte eine längere Pause und sang gebrochen. »Ich rufe dich, Galactica.« »Vom fernen Stern Andromeda«, antwortete Don. Sie lächelten sich kurz mit lasigen Augen an. Bevor Kalle wieder in seinem Kopfkissen verschwand, sagte er seine letzten Sätze. »Don, merk dir, Andromeda ist kein Stern, sondern eine Galaxie. Ich halte Kopfkissen für die versöhnlichsten Orte der Welt.« Das war's. Ende. Schluss. Vorbei. Kalles Konzert war zu Ende. Keine Zugabe drin, und das Licht ging an. Die Krankenschwestern spielten weiter ihre Rolle, dann und wann kam eine vorbei, überprüfte seinen Puls, tupfte ihm die Stirn. Die Schatten in seinem Gesicht waren nicht zu leugnen. Don stellte die Whiskyflasche auf das Nachtschränkchen, legte die Praline daneben und haute ab. Er hatte genug von diesem Schauspiel gesehen. Man soll die Party verlassen, wenn es am schönsten ist. Dann meldete sich sein Columbo-Syndrom. Er musste einen Ort, den er kurz zuvor verlassen hatte, noch einmal besuchen. Nachdem er im Café des Krankenhauses Zigaretten geraucht und Kaffee getrunken, kurz und erfolglos mit der Bedienung geflirtet hatte, kehrte er noch einmal zu Kalles Zimmer zurück und betrachtete ihn durch das Fenster. Seine Eltern, seine Schwester und sein Bruder waren in der Zwischenzeit erschienen und saßen um ihn herum. Familienbande. Eine Kerze war auf dem Nachtschränkchen angezündet. War Kalle etwa schon gestorben? Das konnte nicht sein, er hatte doch gerade noch gesprochen. Nein. Doch. Die Geräte waren ausgestellt. Kalles Mutter hatte tränenverschmierte Augen. »Nein, bitte nicht. Schimanski. Noch einmal reingehen würde nur stören. Er wusste, dass Kalles Eltern ihn nie gemocht haben. Was sollte Don jetzt tun?« Es war Zeit zu gehen. Don haute ab, kaufte sich von seinem letzten Geld eine Flasche Whisky und lief trinkend durch die Straßen. Er trat gegen einen Mülleimer. Er stellte fest, dass es vollkommen albern war. Der Mülleimer hatte sich nicht einmal bewegt. »Friedhofsgemüse«, dachte er, als zwei Rentner an ihm vorbeigingen und ihn und die Whiskyflasche verächtlich anstarrten. Er setzte sich auf eine Bank und ließ den Kopf hängen. Ein streunender Hund urinierte gegen die Bank, auf der er saß. »Wo ist der Regen?«, fragte er sich. Warum scheint ausgerechnet heute die Sonne? Er machte sich auf den Weg zu Elvira. Irgendwo musste er die Nacht verbringen. Eine Nacht in der freien Natur war zwar denkbar, aber nicht wünschenswert. Er klingelte bei Elviras WG und ein Mitbewohner öffnete im Bademantel die Tür. Er schien gerade beschäftigt zu sein und ließ Kalle in Elviras Zimmer. Dort angekommen, knipste er die Lichterkette mit den Plastikkerzen an und betrank sich, während er in Die Wolfsfrau, Irgendwie daneben, Hilfe beim Borderline-Syndrom und Charles Bukowski 429 Gedichte schmökerte. Es war eine gute Idee gewesen, Bukowski in der Leseratte zu kaufen und Elvira zu schenken. Es zog ihn zu Elvira. Er fühlte sich wohl in ihrem Zimmer, es war sein Zuhause geworden. Er mochte die auf dem Boden liegende Matratze, den Geruch nach billigen Zigaretten und teuren Räucherstäbchen, die Plattensammlung ohne Plattenspieler. Er trank ein Glas Whisky auf Ex, rannte zur Toilette, kotzte, versicherte dem Mitbewohner, dass alles in Ordnung sei, legte sich auf die Matratze. Sein einziger Freund tot. Ihre gemeinsame Geschichte beendet. Es wurde Zeit, in einem neuen Buch die Hauptrolle zu übernehmen. Das erste Kapitel mit Elvira war schon geschrieben. Warum ausgerechnet Elfi? Warum nicht? Warum nicht? Mitten in der Nacht kam sie betrunken in ihr Zimmer. Oh, Heidi Ho Don! Hi, Elfi. Na, was ist los? Kein Platz zum Schlafen gefunden? Kalle ist tot. Elvira setzte sich zu Don auf die Matratze, schwieg eine Minute, trank einen Schluck Whisky und begann zu heulen. Don nahm sie in den Arm und behielt sie dort die nächste halbe Stunde, in der er sie ruhig und langsam streichelte. Es beruhigte ihn, sie zu trösten. Es konnte alles gar nicht so schlimm sein, wie es war, wenn er sie trösten konnte. Er bemerkte, dass ihre Haut am Nacken so weich wie immer war. Ihre Nackenknochen hingegen konnte er deutlich spüren, weil sie den Kopf gesenkt hatte. So ruhig hatte er sie selten erlebt. Er wunderte sich, dass Elviras Schluchzer ein wenig wie ihr Stöhnen klang. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber er hatte selten Frauen weinen gehört. Wenn mein Leben ein schlechter Hollywood-Film wäre und wir nicht zu betrunken, dachte Don, dann würden wir jetzt ein Kind zeugen und es Kalle oder Carla taufen. Mit diesem Gedanken schlief er ein. Am nächsten Mittag wurde Don von Elvira mit einem Kuss und Kaffee geweckt. Das Leben und Lieben ging weiter. Es gab keine vernünftige Alternative. Wir rufen dich, Galactica. Ein Gerücht ging um in der Stadt, das Gerücht von Kalles Beerdigung. Ey, hast du schon gehört? Nee, der Kalle ist tot, Mucksmause tot. Oh nee, wieso denn bloß? Gehirntumor. Tja, kann man nichts machen. Genau. Er wird bald unter die Erde gebracht, wollen wir hin? Na klar. Okidoki, Samstag 14 Uhr im Krematorium, Braunschweiger Straße, ganz am Ende rechts. Anderthalb Monate war der Abend im Park erst her und nun saß Don bei der Beerdigung seines Freundes und hörte sich eine Predigt an. Hätte der Austritt aus der Kirche nicht 24 Euro gekostet, wäre Kalle schon längst ausgetreten und wenigstens dieser Pfarrer wäre Don erspart geblieben. Aber 24 Euro waren für Kalle 4 Kästen Bier. Ein Kirchenaustritt wäre für Kalle mit unnötigen Kosten verbunden gewesen, weil er keine Steuern zahlte. Außerdem hatte er zwar von dem Zimmer für Kirchenaustritte im Rathaus gehört, aber er hatte nie die Lust, verspürt sich im Rathaus zu verirren. Über seine Verliebtheit hatte er vergessen, aus der Kirche auszutreten. Kalles Eltern hatten eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Wir trauern um unseren lieben Sohn, Bruder und Enkel. Don hätte ein Zitat von Jim Morrison bevorzugt. Well, I woke up this morning and I got myself a beer. The future's uncertain and the end is always near. Besonders das Lieb störte ihn. Kalle war vieles, Lebenskünstler, Sprachkünstler und Briefmarkensammler, aber er war nicht lieb. Lieb sind Menschen, bei denen trotz langer Suche nichts gefunden wird. Lieb heißt der Bruder von Schimanski und die Schwester von Langweilerinchen. Wie bei einer guten Party waren alle geladenen Gäste und einige Uneingeladene gekommen. Kalles Eltern waren da, seine Geschwister, Pflanze und Deva, Linda und Anna, seine WG, ein paar Mitstudenten, die drei Bierlieder, die Satanic Perverses, DJ Simon von Sing Sing, Tom Tom Tom, Nana und andere, die Don nicht einordnen konnte. Don wunderte sich darüber, wie viele Menschen vorgaben, Kalle gekannt zu haben. Die Auswahl der Lieder war zum Glück gelungen. Keine Kirchenorgel, kein Chor und keine Choräle. Johnny Guitar und Simon spielten Unplugged Kalles Lieblingslieder. Er hatte es sich so gewünscht. Eine Coverversion von Jimi Hendrix' Little Wing, eine Version von Sweet Dreams und Galactica, Kalles größter Hit. Don hätte sich nicht gewundert, wenn der Kirchenonkel unter seinem Talar Turnschuhe angehabt hätte. Die Predigt machte die üblichen Hoffnungen auf ein Leben nach dem Tod. Der Pastor erzählte von der Einmaligkeit des Lebens, dass die Besten meistens früh geholt werden, und von der Unfassbarkeit sowohl des Todes als auch des einen gerechten Gottes. Seine Stimme benutzte alle Molltonarten. Man hörte ein leichtes Weinen, ein Fiepen, ein Schluchzen, ein Jammern, und nach kam wieder die Hoffnung der allumfassenden Liebe eines gerechten Gottes hervor. Hoffnung ist für die Blöden, dachte Don, schaute aus dem Fenster und bewunderte die Sonnenstrahlen, die durch die bunten Fenster des Krematoriums alle Farben des Regenbogens annahmen. Hätte Elvira sich nicht neben Don in die letzte Reihe gesetzt und ihre Hand während der Predigt in Dons Hose gesteckt, wäre alles viel schlimmer gewesen. Eigentlich wollte Don nicht, aber außergewöhnliche Orte ohne sexuelle Handlungen waren für Elvira nicht vorstellbar. Zum Glück blieb sie still sitzen und bewegte nur langsam die Finger an seiner Hose. »Oh, Christ, er steht«, säuselte Elvira in sein Ohr. Es war wie ein Ritual, das in dieser Situation seinen Sinn verloren hatte. Don beachtete sie nicht weiter und ließ es einfach geschehen. Jede Ablenkung vor diesem Pfaffen war ihm willkommen. Er wunderte sich über Beerdigungen, über das ritualisierte Abschiednehmen. Auch wenn es für mich keinen Sinn macht, hier zu sein, dachte er, ist es am Ende doch sehr versöhnlich. Man kann daraus Trost schöpfen. Jetzt wird er runtergefahren und mir wird runtergeholt. Gleich wird er bei mindestens 800 Grad Celsius verbrennen, damit auch nichts von seinen Knochen übrig bleibt. Gleich ist Kalle ein Haufen Asche. Zigaretten, Menschen und das ganze Universum haben eine Gemeinsamkeit. Alles wird zur Asche. Das Leben ist ein Himbeerkuchen. Er beobachtete Nana, die einsam in der zweiten Reihe saß und abwesend wirkte. Das schwarze Kleid stand ihr zu gut für eine Beerdigung. Und wo ist Kalle jetzt? Vielleicht ist er bei Dragonen oder bei Galactica. Auf jeden Fall ist er weg und übrig bleiben nur seine Geschichten. So kannst du dich nicht zu Staub machen, dachte Don. Was war das für ein Schimanski-Abschied von seinem einzigen Freund? Da verschwindet er einfach, wird zur Legende und hinterlässt einen Scherbenhaufen in Don, den er jetzt alleine zusammenkehren muss. Er sah die Scherben vor sich, die Kalle hinterließ. Das Loch an der Stelle, wo Kalle auf den Partys stand, die fehlenden Gespräche. Obwohl er genügend Frauen und Pflanzen hatte, konnten sie ihm Kalle nicht ersetzen. Und dann das Versprechen vor einigen Wochen im Park. Dons Erinnerung war durchlöchert vom Whisky und Kiffen. Der warme Abend im Park, als Kalle noch mehr als sonst redete. Die Ernüchterung, als Kalle beiläufig von seinem bevorstehenden Tod sprach. Am Ende, da war ein Versprechen. »Ich werde schreiben müssen«, dachte Don, nachdem die Predigt seinen Höhepunkt erreicht hatte und Elvira ihre Finger lasziv abgeleckt hatte. Wollte er Kalle noch etwas sagen? Nein, nein. Kurz darauf saßen sie beim Leichenschmaus und betranken sich wieder. Kalles Eltern saßen mit seinen Geschwistern am Rand der Gesellschaft und sahen aus, als würden sie meditieren. Elvira spielte mit einem Stück Würfelzucker. Sie hielt es auf einem Löffel und ließ es 3 Sekunden lang vom Kaffee schwarz werden. Kurz bevor es sich auflöste, ließ sie das Stück in den Kaffee plumpsen. Kaffee spritzte auf die Decke. »Bei der Beerdigung meines Opas war die Stimmung besser«, flüsterte Elvira. »Das ganze Dorf war am Goldenen Hirsch erschienen und mein Onkel Fridjof erzählte bei jeder neuen Runde Korn eine Anekdote aus dem Leben meines Opas. Wie Opa meine Oma einmal aus Versehen betrogen hatte, wie er einem Russen die Zigarette aus dem Mund schoss und wie er beim Bosseln 2 Vögeln der Kaninchen auf einen Streich erlegte.« Plötzlich gefiel Don Elviras überdrehte Stimme nicht mehr, der er sonst so gerne gelauscht hatte. Er musste widersprechen. Kalle ist aber nicht dein Opa. Stimmt, mein Opa wurde 89 und hatte die letzten 3 Jahre mit einem offenen Bein verbracht. Trotzdem sollte irgendwer jetzt aufstehen und Kalles Geschichten erzählen. Mach ich. Aber nicht jetzt. Schau dir seine Eltern an. Wenn ich ihnen jetzt alle Drogenexzesse und skurrilen Begebenheiten der letzten 10 Jahre erzähle, werden sie nicht mehr glauben, dass ihr Sohn heute beerdigt wurde. Kalle hatte seinen Eltern gegenüber immer eine Fassade bewahrt. Er spielte die Rolle des großen Bruders. Ich werde seine Geschichte bald aufschreiben. Aber lass uns hier verschwinden. Wir können den Nachmittag sinnvoller verbringen. Was findest du, sollten wir jetzt tun? Elvira überlegte. Sie blickte kurz sowohl traurig als auch zärtlich in Dons Augen. Was ich finde, was wir tun sollten? Was ich finde? Keine Ahnung. Wenn überhaupt, denke ich, dass wir dankbar sein sollten, dass wir Kalles Abenteuer miterleben durften. Die Hauptsache ist, dass wir jetzt lebendig und wach sind und uns lieben. Don schwieg kurz. Er flüsterte. Für immer. Elvira streichelte sanft über seinen Handrücken. »Für immer? Nein, lass uns dieses Wort nicht benutzen. Es ist mir unheimlich. Aber es gibt etwas äußerst Dringendes, was wir machen müssen.« »Was denn?« Elvira drückte fest Dons Zeigefinger. »Ficken.« »Du meinst auf deiner Matratze?« »Nein, auf meinem Küchentisch.« Vom fernen Stern Andromeda. Eine Woche später besuchte Don seinen Vater. Er hatte keinen Schlafplatz gefunden und weil es in Strömen regnete, kam er zu dem Schluss, dass es am besten sei, bei Zalek zu übernachten. »Johann, du hast Post bekommen. Kalles Vater war hier und hat eine Karte von Kalle vorbeigebracht. Ein sehr netter Mann übrigens. Wir haben einen Kaffee zusammen getrunken und er war schon recht gefasst.« »Schön, gib her.« Dons Vater bereichte ihm einen Briefumschlag, der eine »Grüße aus dem Flachland«-Karte enthielt, auf der ein Bauernhof, ein Schaf, eine Kuh und ein Landwirt abgebildet waren. Auf der Rückseite stand »Zur Erinnerung an unseren gemeinsamen Urlaub. Gruppenbild mit einer Hundertschaft kampfbereiter Polizisten. Nana, dir und mir.« »Die Hundertschaft ist als Bauernhof getarnt. Nana hat sich als Schaf verkleidet, du bist die Kuh und ich bin der Bauer. Rechts oben war die Karte mit einer kleinen schwarzen afghanischen Briefmarke flankiert, die einen lachenden Buddha zeigte. Auf der Marke war mit silbernem Edding ein Stempel gemalt. Im Stempel stand Andromeda.